Willst du mich haben, liebliche Kleine? Komm, sei die meine freundliches Kind. Komm, sei die meine freundliches Kind. Herrliche Gaben will ich dir bringen. Soll mir's gelingen, sag es geschwind, sag es geschwind. Sieh gleich den Blüten welken die Zeiten. Lass uns bereiten raschen Genuss, lass uns bereiten raschen Genuss. Ohne Ermüden wollen wir pflücken, uns zu beglücken, wechselnden Kuss, wechselnden Kuss. Schönste der Schönen, nimm mich noch heute. Ich die Beute anderer bin, ich die Beute anderer bin. Ähnlich den Tönen, lieb nur in Eilen, ohne Verweilen.